Ich habe nie einen Bullen gespielt. Kann ich sowas spielen? Cops sind schwierig. Der falsche Mann mit einer Wumme in der Hand kann ganz schön blöd aussehen. Ja? Und wie blöd. Was ich natürlich nicht, um Gottes Willen, überhaupt nicht auch nur ansatzweise beziehen kann auf ihn, Tom Hardy, der hier auf Platz 5, Mad Max Fury Road von George Miller. Der hier auf fulminant lakonische Weise Meine Welt ist Feuer und Blut. Der hier im Relaunch von Mad Max in einer postapokalyptischen Feueroper mit aufgemotzten, wüstenfähigen Lastwagen. Der hier in pervers dekonstruierten und wieder zusammengesetzten Oldtimern. Musst vielleicht den Tank fahren. Der dem Credo folgt, dass das Glück auf Erden, auch auf der Erde, die quasi ihren zivilisatorischen Untergang schon hinter sich hat, es kurzum auf dem Rücken der richtigen, schnellen, benzinfressenden Bewegungsmaschine liegt. Das Glück der Männer und das von Amazone, Charlize Theron. Es ist alles hier! 3000 Gallonen Benzin, so wie ihr es wolltet! Und alles andere als blöd sieht in dieser kinetischen Fetischorgie eben der grandiose Tom Hardy als Ex-Bulle in der Wüste von Namibia aus. Auch wenn er wieder, zumindest am Anfang, wie als Bösewicht in Nolans vorerst letztem Batman-Film, eine Maske trägt, die jegliche Dialogkomplexität verhindert. Aber was soll's, wenn's mit der Bewegung, sprich der kinetischen Energie, so stimmt wie hier. Mad Max, das ist Verehrungs-, ja, anbetungswürdige Durchgeknalltheit. Platz 4. Der Aphorismus vom Glück auf Erden, das auf dem Rücken der Pferde liegt, führt hier zum zweiten Teil eines Pferdefilms, der nicht schlechter ist als der erste. Bitte begrüßen Sie mit mir Mika Schwarz auf Ostwind. Ostwind 2 von Katja von Garnier. Natürlich ist Ostwind 2 wieder ein Pferdemädchenfilm über einen schwarzen Hengst als Traumpferd. Aber hier geht es nicht darum, welches Pferdemädchen den größten Erfolg hat, sondern darum, und das durchaus als Kontrapunkt zur Next Top Model Philosophie zu sehen, wer am überzeugendsten mit dem Pferd kommuniziert. Vertrauen als Grundlage für gelingende Kommunikation. Und wer diese Dressurlektion auf dem Höhepunkt von Katja von Garniers Film sieht, diesen Tanz, den die begnadete Pferdetrainerin Kenzie Düsli als Double der Hauptdarstellerin reitet, ohne Sattel, ohne Trense, tanzend, wie gesagt, auf und mit dem Pferd in einem unfassbar eleganten Rhythmus der Bewegung, das rührt zu Tränen. Und dazu muss her dieser Aphorismus von Franz Kafka. Wenn man doch ein Indianer wäre, gleich bereit und auf dem rennenden Pferde schief in der Luft, immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden Boden, bis man die Sporen ließ, denn es gab keine Sporen, bis man die Zügel wegwarf, denn es gab keine Zügel, und kaum das Land vor sich als glattgemähte Heide sah, schon ohne Pferdehals und Pferdekopf. Platz 3. Offen gestanden ist mir nicht klar, was schlimmer ist. Die seelenlose 3D-Neuverfilmung von Klassikern. Poltergeist von Gil Keenan. Oder der Moment im Kino, wenn die Schauspieler mitten in der Handlung anfangen zu singen. Musical-Albtraum. Platz 2. Pitch Perfect 2 von Elizabeth Banks. Nee, danke. Wobei, nein, ich lüge. Es gibt Musical-Momente im Kino, die sind so schräg, dass sie schlicht einzigartig und grandios sind. Wie dieser Moment in John Favreau's Feel-Good-Koch-Movie Kiss the Cook. Ist im Kino, aber noch nicht in den Charts, ich weiß. Aber bitte, nur kurz etwas zu dieser einen Szene, wenn der Imbisswagen Louisiana verlässt, on the road. Und dann mischt sich da dieser schräg erdige Brass-Sound in die Bilder. Langsam erkennen wir den Marvin Gaye-Klassiker Sexual Healing. Und Koch Karl auf dem Fahrersitz, Hauptdarsteller und Regisseur John Favreau, und Co-Koch Martin hinten stehen, fangen an zu singen, immer schräger, immer durchgeknallter. Lebenslust pur. Und jetzt müsste ja eigentlich kommen Platz 1 mit San Andreas von Brad Peyton. Wo Dwayne Johnson alias, aber scheiß der Hund drauf. Um das geht's hier. Um diesen Moment, wenn ein das Glück auf Erden im Kino rhythmisch wiedererwarten packt und umhaut. Das kann man erleben, fühlen, spüren in dieser unfassbaren Szene aus Kiss the Cook und dieser unfassbaren Sexual Healing Soundtrack-Version von der Hot 8 Brass Band. Diese Musiker aus New Orleans blasen einem die Birne weg. Bitte, hier.